Wer hätte eine bessere Religion, als wer sein Gesicht Allah hingibt und dabei Gutes tut und dem Glaubensbekenntnis Ibrahims folgt, als Anhänger des rechten Glaubens? Und Allah nahm sich Ibrahim zum Freund.